dass Italien von dem Faschingsprinzen regiert wird und die Regierung kaum handlungsfähig ist. Ja, das ist ja mal eine ganz neue Erkenntnis, wenn die Volkswirte, wenn die Wirtschaftswissenschaftler uns erzählen, ja Moment mal, ist doch gar nicht so schlimm, die Zahlen sagen doch noch gar nicht, dass die pleite sind. Ja Moment mal, seit wann machen denn Zahlen pleite? Pleite ist man dann, wenn man kein Geld mehr kriegt. Und das entscheiden nur mal die Märkte und nicht irgendwelche Wissenschaftler. Jeden Tag die gleiche Scheiße. Du könntest treiben, wohin du siehst. Ich mir hier den Arsch aufreiße, damit deutsche Kohle ins Ausland fließt. Die EU hab ich nie gewollt. Der Verlust der D-Mark schmerzt noch so sehr. Ein ganzes Volk klackt mit mir an. Die Kriegseinsätze der nicht genug, Bilderberger lassen grüßen, er schlagt all meine Herren. Die ganze Welt liegt euch zu Füßen, Milliarden für Griechenland. Portugiesen, die Hand aufhalten, Italien, Spanien, seid unbesorgt. Deutschland wird den Arsch enthalten. Wo bleibt der unfreie Mann, der Deutschland auch am Herzen liegt? Kennt sich nicht schon bestimmte Methoden. Links und Deutsche wachsen Rechtspartei, die für die Heimat Musik streichen. Mir glaubt man noch an Rechtspartei, durch sie gehen bis recyceln. Wenn der Terror wieder war in jedem Land. Wer half uns bitte, als Deutschland unter Wasser stand? Ich könnte ganze Bücher füllen, sind auch da kleine Schriften, doch wir würden sie auf den Index stellen und dann fleißig vernichten. Woher nehmen, wenn wir stehlen? Ganz einfach klar von uns, vom deutschen Steuerzahler. Die Ersparnis für den Zunft uns. Tolle Meister für jede Wurzel, gerne verneigen. Das sind ja nur deutsche Arbeitnehmer, die darunter leiden. Wo bleibt der unfreie Mann, der Deutschland auch am Herzen liegt? Kennt sich nicht schon bestimmte Methoden, für sein Land einfach alles liegt. Rings und Deutschland wachsen Rechtspartei, die für die Heimat Musik streichen. Glaubt man noch an Linkspartei? Durch sie gehen bis ins Alte. Gekehrt hat sie nicht, diese Blender, die Krokodilstränen vergießen. Das Land hat hoch an Schulden stand, die ganze Welt munter begießen. Die Toleranz und Magie kotzt mich an. Ihr kleines Marschspur, ihr ne, im Keller Aufstand brennt sie noch wie eine grelle Birne. Belächelt und verspottet, lasst uns nur doof dastehen. Doch bettelt nicht um Gnade, wenn sich die Dinge letztlich drehen. Wenn sich das Blatt bald wendet, dann gibt es hier kein Halten. Dann sind wir größer Unternehmer beim Sparen abspalten. Der Sturm der Entrüstung, der wird kommen. Wir miese Strategen, die ganze Welt schaut an auf uns. Wir werden es noch erleben. Dann kommt der unfreie Mann, der Deutschland noch am Herzen liegt. Der wird nicht nur die Türe los, wofür sein Land einfach alles liegt. In ganz Deutschland fallen nichts Partei. Darf ich sie hinaus begleiten? Denn hier glaubt man nur an Rechtspartei. Denn hier Ja, das sieht ganz danach aus. Aber das ist keine neue Erkenntnis.